Ein zweiter Wesenszug der Satzungen ist Internationalität. Wenn man auf diesen Punkt zu sprechen kommt, entgegnen die Jesuiten: Ich selbst habe lange Zeit an die Richtigkeit der Entgegnung geglaubt. Wir sind international nicht mehr und nicht weniger als das Christentum. Das ist falsch und im Munde des Jesuitismus eine Lüge. Gewiss will das Christentum sich unter allen Völkern ausbreiten, aber es will keinem Volke seine Eigenart rauben, es will nicht völkisch nivellierend wirken. Gerade das aber ist der systematisch sich betätigende Wille des Jesuitenordens. Er merzt mit aller Strenge jede nationale Regung, jede nationale Art aus, und zwar nicht bloß bei seinen eigenen Gliedern, sondern das gleiche international nivellierende Bestreben richtet sich auch auf die ihm zur Erziehung anvertraute Jugend. Beim jesuitischen Unterrichte, sagt King, konnte eine nationale Färbung schon deshalb nicht aufkommen, weil der ihm, dem Jesuitenorden, angehörige Lehrstand aus allen Ländern der katholischen Christenheit zusammengesetzt ist. Obgleich schon Kaiser Ferdinand I. im Jahre 1558 angeordnet hatte, dass die Jesuiten, welche die zwei theologischen Lehrkanzeln in Wien versähen, auch der deutschen Sprache mächtig sein sollten, so wurde dies doch nicht befolgt. Es traf sich später öfter, dass auch nicht einer der bei der Universität lehrenden Jesuiten Deutsch verstand und dass manche Regierungsdekrete ihretwegen erst ins Lateinische übersetzt werden mussten. Geschichte der Kaiserlichen Universität Wien, Wien 1854, Band 1, Seite 410. Da ich im ersten Teile Unterrichts- und Erziehungsinternationalität des Ordens ausführlich erörtert habe, gehe ich hier nicht weiter darauf ein. Dort habe ich auch den Wortlaut der Internationalität und Vaterlandslosigkeit aussprechenden Ordensregel, es ist die 43. des Summariums, mitgeteilt. Sie wird äußerst lehrreich erläutert durch den Geheimbericht eines Visitators der oberdeutschen Ordensprovinz aus dem Jahre 1596. Ich spreche nicht von Parteiungen zwischen Katholiken und Ketzern, denn die Ketzern sind nicht wert, dass sie unter dem Worte christlich in der erwähnten Regel mit inbegriffen werden, da sie durch ihr treuloses Leben Christentum und die wahren Christen bekämpfen. Auch glaube ich nicht, dass diese Regel uns hindert, uns zu freuen über Siege der Katholischen über die Ketzer, noch uns verbietet, in unseren Gesprächen die Anfeindungen der Katholiken durch die Ketzer zu beklagen. Dahin gehört auch das Übel, dass sich in unserer Gesellschaft einige finden, die keine gute Meinung von den Brüdern haben, die nicht unserer Nation sind und die mitunter im Scherz oder Ernst ihre Sitten und ihre Nationalfehler lieblos tadeln und es nicht ertragen können, dass solche in diese Provinz gesandt werden. Das ist ein sehr schlimmer Fehler, wie eine Pest ist er zu beseitigen, und der alte vertraute Verkehr der verschiedenen Nationen miteinander ist sehr zu wünschen und wiederherzustellen. Es gab früher kaum einen größeren Schmuck der Gesellschaft, er war beinahe ein Wunder, als dass so verschiedene Nationen so freundschaftlich beieinander wohnten. Wenn diese Gemeinschaft aufhört, wie kann man dann von einer Gesellschaft reden? Und wie kann sie bestehen bleiben? Mögen abgeschnitten werden diejenigen, die diese Einigkeit stören und das ungenähte Gewand der Gesellschaft mit ihren giftigen Zungen zerreißen. Hier die Anspielung auf das in der Schrift erwähnte ungenähte Gewand Christi. Siehe Reusch, Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens, Zeitschrift für Kirchengeschichte 1894, 15. Ausgabe 2, Seite 264 und folgende. Sinnfällig tritt die Internationalität in der Durcheinanderwürfelung der verschiedenen Nationen innerhalb der einzelnen Ordensprovinzen zutage. Die deutsche Ordensprovinz, zu der ich gehörte, zählte Dänen, Schweden, Engländer, Nordamerikaner, Brasilianer, Irländer, Holländer, Schweizer, Österreicher zu ihren Mitgliedern. Dass Elsässer vor 1870 und französische Schweizer Rektoren der deutschen Erziehungsanstalt Feldkirch waren, habe ich schon im ersten Teile erwähnt. Mit Internationalität ist Zerstörung vaterländischer Gesinnung notwendig verbunden. In meiner ersten kleinen Schrift gegen den Jesuitenorden schrieb ich: Schon allein, wenn man den Orden als Ganzes auffasst, als das, was er sein soll, ein Organismus von gleichem Leben, gleichem Fühlen, gleichem Denken beherrscht, wird klar, dass von Pflege oder überhaupt nur von Erhaltung des Patriotismus nicht die Rede sein kann. Wenn Deutsche und Franzosen, Engländer und Russen, Polen, Spanier, Italiener, Amerikaner, Schweden, Dänen, Ungarn, Japaner und Chinesen von der gleichen Gesinnung durchströmt werden sollen, dann muss das Besondere, das Eigentümliche, was jeder einzelne dieser Nationen besitzt, im Wegfall kommen. Und gerade im Eigentümlichen, im Besonderen liegt der Schwerpunkt des Patriotismus. Man verweise nicht auf das Christentum, das auch alle diese nationalen Verschiedenheiten mit einem Geiste beseelen will und doch den Patriotismus nicht ertötet. Beim Christentum ist dieser eine Geist, der überirdische, auf das Jenseits gerichtete. Das Christentum fasst die Völker zu einer idealen Gemeinschaft zusammen und vor allem das Christentum belässt seine Glieder, den einzelnen Christen, auf dem Platze, in den Verhältnissen, in welchen er geboren und erzogen ist, wirft die Völker und Nationen nicht durcheinander. Der Jesuitismus aber, obwohl auch ideale Zwecke verfolgend, obwohl auch eine ideale Gemeinschaft anstrebend, bleibt mit seinem Gesellschaftszwecke durchaus im Diesseits. Denn ein Fortbestehen des Jesuitenordens als Orden im Jenseits wird wohl niemand ernsthaft behaupten wollen. Seine Mittel, dieses diesseitige Einheitsideal zu erreichen, sind also auch auf das Diesseits gerichtet, das heißt, hier auf dieser Welt schon müssen für die Glieder des Jesuitenordens die nationalen, sozialen und politischen Verschiedenheiten möglichst verschwinden. Je kosmopolitischer ein Jesuit ist, je weniger er der Gesinnung, nicht bloß der Tat nach, das ist wohl zu beachten, hängt am Vaterland und an Heimat, je gleichgültiger ihm die Regierungsform, unter welcher er lebt, umso besser ist er, umso mehr nähert er sich dem Ideale eines Jesuiten. Sehr bezeichnend ist in dieser Hinsicht der Ausdruck, der in den Konstitutionen des Jesuitenordens das Wort Patriotismus gleichsam vertritt. Eine allgemeine Liebe zu den christlichen Nationen und Fürsten soll den Jesuiten beseelen. Und so muss es sein. Anders kann es überhaupt nicht sein, wenn der Jesuit das sein will, was er sein soll.